Hier bin ich. Es ist schon ziemlich ungemütlich draußen. Anders, als wenn der Sommerwind unter den Sternen meine Gedanken wärmt. Auf diesem Stuhl sitze ich gerne. Wenn ich die Tür öffne, strömt eine frische Brise an den Gardinen vorbei in meine Küche. Als Kind durfte ich nicht zwischen diesen Gardinen nach draußen sehen. Meine Mutter hatte es mir verboten. Warum? Weiß ich nicht. Sie hat nicht mit mir darüber geredet. Gegenüber, hinter dem großen erleuchteten Fenster, spielten alte Männer Karten, tranken Bier und rauchten dicke Zigarren. Und um Mitternacht haben sie seltsame Lieder gesungen und sind auf die Straße getorkelt. Sie lachten und schrien. Sie waren frei. Ich habe das erst später verstanden. Vielleicht zu spät. Aber das ist doch normal, dass man vieles erst zu spät versteht, oder? Ich habe ein Kind und keinen Mann. Mein Lebensmotto ist schwer in einen Satz zu packen. Irgendwie glaube ich aber daran, dass alles immer weitergeht. Dass auch hinter der dicksten Wolkendecke Sonnenschein und ein blauer Himmel warten. Wenn mir langweilig ist, träume ich vom Reisen, vom Meer oder ich fahre ans Meer. Darüber lesen ist auch gut. Ich wohne in einer sehr gemischten Straße. Es gibt wunderbare Häuser und es gibt Bruchbuden. Mein Haus muss einmal wunderbar gewesen sein. Aber jetzt? Neulich war mir langweilig. Das Kind schlief. Ich habe mich bis auf den Slip ausgezogen, eine Spraydose mit schwarzem Lack genommen und Worte auf die Häuserfassaden gesprayt. Bang, bang. Titte. Bazille. Bei Bazille haben sie mich erwischt. Ich musste mit auf die Polizeiwache. Sie haben mich begafft, mir eine Decke um die Schultern gelegt und mich gut behandelt. Sie waren nett zu mir. Das mussten sie wohl sein. Obwohl ich ziemlich gestunken haben muss. Das Wasserwerk wollte endlich sein Geld. Dann sollte ich Fragen beantworten, die ich nicht zur Zufriedenheit der Fragenden beantworten konnte. Warum haben Sie das gemacht? Weil mir langweilig war und ich es mir nicht leisten kann, ans Meer zu fahren. In Ihrem Alter und halbnackt? Gefallen Ihnen meine Titten nicht? Und ist man mit 34 zu alt zum Sprayen oder ans Meer zu fahren? Wer sagt das, hm? Weil ich seit 34 Jahren hier wohne und Mutter bin, haben sie mich wieder gehen lassen. Das war nett. Ich muss das bezahlen. Ich meine, die Reinigung. Ich möchte mal wissen, von was. Sie fragten mich, ob ich das für normal halte, unbekleidet anderer Leute Häuser zu verschmutzen. Weiß ich nicht, habe ich gesagt. Ist das normal? Die jungen Polizisten haben sich ganz komisch angeschaut. Was meinen Sie? Ist Ihnen nie langweilig? Oder fahren Sie dann ans Meer? Ja, nun sagen Sie schon. Sie. Waren Sie schon am Meer? Sie, ja. Mein Elend begann mit der Schwangerschaft. Als ich 22 war, habe ich diesen hübschen Kerl getroffen. Ehrlich gesagt, ich habe ihn auf seinem Fahrrad über den Haufen gefahren und dann zu Hause ein bisschen gepflegt. Und von diesen Umständen war ich dann gleich in anderen Umständen. Ich musste doch auch mal Erfahrung sammeln. Das ist normal, oder nicht? Irgendwann muss jede Frau das einmal tun. Vorher war ich für alle der gute Kumpel. Ein Mädchen, das nachts keine Angst haben musste. Nachts durch den dunklen Park zu schlendern. Niemand hätte mich belästigt. Ich war eine Unberührbare. Aber kaum fasste mich der Erste an, war es vorbei mit der Freiheit. Dabei habe ich doch nur etwas Normales machen wollen. Was Normales? Was Normales? Ich glaube, mein Elend begann mit der Normalität. Meine Geduld ist nämlich wie normales Eis. Nichts an ihm rührt sich. Naja, ich wollte dann aber doch, dass mein Kind in einer ordentlichen Familie aufwächst. Mit der Geburt des Kindes war ich von einem Tag auf den anderen zu Hause angebunden. Ich musste so ziemlich alles aufgeben, was ich gerne gemacht habe. Alles! Keine Handpuppenlehrgänge mehr, kein spätes Schlendern durch den dunklen Leninpark. Nichts! Ich bin total an dieses Kind, das ich nicht gewollt hatte, gefesselt. Ja, aber ich liebe dieses Kind. Alle Mütter lieben ihre Kinder. Das ist normal. Gott sei Dank ist das normal. Mein langweiliger Ex-Mann war keine große Hilfe. Wenn er nach Hause kam, klebte er auf seinem Sessel fest, bis das Fernsehprogramm Testbilder zeigte. Und die fand er wohl auch interessanter als mich und seine Brut. Halten Sie das für normal? Ich vermute, dass Sie das für normal halten. Schade eigentlich. Warum hält man das für normal? Was glauben Sie wohl? Aber davon will ich Ihnen ja gar nicht erzählen. Ich wollte Ihnen erzählen, dass ich irgendwie hoffe, dass alles immer weitergeht. Dass auch hinter der dicksten Wolkendecke Sonnenschein und ein blauer Himmel warten. Das möchte ich Ihnen erzählen. Das ist schöner, oder? Sie möchten etwas Schönes hören, oder? Etwas Schönes, Normales. Sie haben eine Bank in unserer Straße aufgestellt, auf der steht: Glück ist eine Bank, die plötzlich dasteht. Ich bin eine Bank vom Stadtmöblierungsprojekt. Bau dir eine Bank. Hergestellt von den Bewohnern mit handwerklichem Geschick und allen, die Lust haben, gemeinsam etwas zu bauen. Sie glauben an so etwas nicht? Gehen Sie mal 30 Meter die Straße herunter und schauen sich das an. Vielleicht setzen Sie sich sogar auf diese Bank. Vielleicht gefällt es Ihnen sogar, auf dieser Bank zu sitzen. Vielleicht fällt Ihnen auf dieser Bank etwas zu Ihrer Kindheit ein oder zu Ihrem letzten Urlaub oder zu sich selbst. Das wäre schön. Das wäre gar nicht mal so normal, nicht wahr? Ich sitze lieber hier auf meinem Stuhl und schaue in das Fenster gegenüber. Dort spielen Sie leider keine Karten mehr. Vielleicht sind Sie schon alle tot. Ich lese hier manchmal etwas. Ich lese gerne das Handpuppenmagazin und ich lese Gedichte. Gedichte beruhigen mich. Überrascht Sie das? Habe ich Sie damit überrascht? Ist das normal, dass Sie das überrascht? Sie! Habe ich Sie damit überrascht? Sehen Sie mich etwa als eine Frau, der man nicht zutraut, dass sie Gedichte liest? Junge Mami liest Gedichte. Lächerlich. Und wann kocht sie? Ich bin eine sogenannte Alleinerziehende. Ich koche, wann ich will. Tag und Nacht. Ich habe von Tag und Nacht gelesen, dass der Tag zu Ende geht, dass er seine Schuldigkeit getan hat. Nun geht der Tag zu Ende. Hat seine Schuldigkeit getan. Schweigt meiner Seelenhände mit Silberflügeln recht geschwind. Vorm Fenster friert der nackte Baum noch immer und schwarzer Schnee taut auf den Blüten. In dunklen Nachtgedanken träum ich süß von welken Wolken, blass und taub. Der Regen trommelt und pack die Sehnsucht wieder ein. Bin nur ein Glas voll Glück, wie Milch gemolken. Bin deiner Wärme Raub. Ich horch dem Schlag der Stunden, wart auf des Morgens Ton. Hör deine Stimme rufen, Gedanken lachen schon. Im hellen Bach, im grünen Schnee und wachte auf, im Traum nur fad. Vom Licht umflossen und niemand sagt, ich habe ein neues Kleid im Bilderbuch gefunden. Und niemand singt von diesen offenen Stunden, wenn man frei auf Bänken liegen kann und hübsch der Mond herunter lacht, dann schläft die Wolke hinterm Haus und welkt nicht mehr. Nun geht die Nacht zu Ende, hat ihre Schuldigkeit getan. Verdammt, ich ziehe mich aus und koche, wann ich will. Vielleicht fange ich aber jetzt damit an, davon zu reden, was passieren könnte. Zum Beispiel könnte ich jetzt meine Spraydose nehmen und irgendjemanden, Ihnen zum Beispiel, ein Wort auf den Arm sprayen. Bang! Oder Fuck! Oder Anna. Ich heiße Anna, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Wer Ihnen so komische Geschichten erzählt. Sie könnten sagen, der ist doch nicht normal, die ist vielleicht sogar verrückt. Die Hundefänger müssten Sie abholen, die sitzt hier rum und sprayt anderen Leuten auf den Arm. Aber das tue ich ja gar nicht. Ich stelle mir eher vor, es könnte mich jetzt jemand ansehen. Meine Titten. Und mich dann mitnehmen. Wohin wäre ganz egal. Er müsste nur nett sein. Vielleicht würde er ja sogar mit mir ins Meer fahren. Wir könnten dort Wolken beobachten und überlegen, welchen Tieren sie ähneln oder welchen Menschen. Wenn wir das tun, dann könnte ich ihn sogar gerne haben. Und er vielleicht mich. Das wäre so schön. Und ich würde glauben, dass auch hinter der dicksten Wolkendecke Sonnenschein und ein blauer Himmel auf mich warten. Vielleicht möchte mich jemand von Ihnen mitnehmen? Sie vielleicht? Gefalle ich Ihnen? Soll ich mich für Sie ausziehen? Wollen Sie mein Fleisch sehen? Das würde ich gern tun. Gefällt Ihnen mein Kleid? Meine Nase? Mein Stuhl? Ich könnte Ihnen vorlesen aus dem Handpuppenmagazin oder lieber ein Gedicht. Sind Sie romantisch? Lieben Sie die Wolken, auch wenn aus Ihnen Regen fällt? Ich bin eine liebenswerte Person. Ich liebe mich selbst. Das gelingt nicht jedem. Ich habe mir das verdient, dass ich mich selbst lieben kann. Ich koche, wann ich will. Seit dem Handpuppenlehrgang habe ich keine Handpuppe selbst gemacht. Aber ich schaue mir immer gerne an, wie andere es tun. Ich schaue mir immer gerne an, wie normal andere sind. Ich möchte ein Otto-Normalverbraucher sein. Da nimmt mich vielleicht jemand mit ans Meer. Ich ziehe ein hübsches Kleid an und frisiere mir die Haare. Ich liege mit den anderen Otto-Normalverbrauchern am Strand. Ich trinke gelbe Limonade und lache. Ich gehöre dazu. Das würde mir gefallen. Vielleicht. Vielleicht nehme ich aber auch eine Spraydose und schreibe auf ihr Haus Feigling oder Bang. Was würde Ihnen besser gefallen? Noch haben Sie die freie Auswahl. Ach, vergessen Sie es. Das war ein Witz. Ein ganz normaler Witz. Habe ich Sie erschreckt? Nein, das wollte ich nicht. Sie sollten sich nicht an Angst gewöhnen. Die Menschen haben im Grunde nichts dagegen, betrogen zu werden. Sie haben nur etwas dagegen, dass man sie es merken lässt. Ich lasse sie nichts merken, denn das Unglück meiner Nachbarn macht mich traurig. Und ihre Normalität macht mich traurig. Ihr ständiges Bemühen, die Verlockung des Glücks. Ich schlafe manchmal auf der falschen Bank. Der kalte Regen fällt auf mein Haar. Aber in mir ist immer blauer Himmel. Ich trage die Erde, die Freude und die Sonne an meiner Seite. Ich bleibe anders. Ich bin ein buntes Nebenleben. Ich bin mein eigenes Wunschkind. Bin in mir selbst hell ausgegossen. Ich atme still den Wind und lasse fallen, was fällt. Den Regen, die Tränen, die Träume. Und mich?